und herzlich willkommen zu einer 42. Darf ich nochmal? Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer zauberhaften 42. Ausgabe des blog.lyber.de Podcast. Hier bin ich und aus dem Hut gezogen mein Hase. Hallo, hier ist der Stefan. Ja, jetzt habe ich meinen Namen nicht gesagt. Du bist der René, ich nehme es mal vorweg. Dankeschön. Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des lyber.de Podcasts. Ja, mit einem wunderschönen Einstiegsthema. Zauberei hast du gesagt. Genau. Und jetzt zaubert René hier schon was hervor. Nee. Das sind nur Karten. Das sind nur Karten. Wo der Text steht, weil ihr müsst wissen, es ist alles abgesprochen hier. Genau, alles geskriptet. Hier ist nichts spontan. Ja, weil, warum streiken die in Amerika die Texter? Warum? Weil sie für uns schreiben. Ach ja, stimmt. Aber die streiken ja jetzt nicht mehr, habe ich gelesen. Geht uns das Material aus? Ja, deswegen heute das erste Mal mit eigenem Text. Ah. Genau, Zauberei. Es geht um eine Show, die gerade auf meinem Heimsender Pro7 läuft. Oh. Ja, genau, dieses Geräusch müsste ich eigentlich auch machen, weil die Sendung wirklich schlecht ist. Und zwar die Uri Geller Show. Ja, wir hatten halt mal, ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast es noch nicht gesehen. Wir haben uns mal... ich glaube, da habe ich auch nichts verpasst. ...die Zeit genommen und mal reingeschaut. Und ich war wirklich verblüfft, weil die Menschen, die dort auftreten, sagen ja nicht, dass sie Zauberer sind, sondern sie sind Mentalisten. Das heißt, sie haben übersinnliche Fähigkeiten, die sie aber auch immer vor der Sendung sagen, dass sie die nicht haben. Um wahrscheinlich nicht angreifbar zu sein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gaukeln sie vor, sie hätten übersinnliche Fähigkeiten und ja, dem ist nicht so. Aha. Ich habe Beweise. Oh, jetzt. Soll ich mal ein paar Tricks verraten? René recherchiert, René investigativ, ja. René forscht nach. Also ich kann nicht wirklich Tricks verraten, weil da kann man mal selber ins Netz gehen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Also für alle die Uri Geller gucken und denken, dass die Leute das wirklich alles so drauf haben, wie sie es vormachen, sucht doch einfach mal bei YouTube nach Entlarvt Uri. Und dann wird man sehr, sehr fündig. Also es ist sehr gut erklärt, die ganzen Zaubertricks möchte ich sie mal nennen, weil was anderes ist es letztlich nicht. Trick. Trick halt, ja. Hm. Aber das wäre ja blöd, wenn man jetzt hier zuhört und gedacht hat, wir entlarven jetzt hier große Zaubertricks. Ich habe Angst, dass ich gleich weg bin. Nein, ich würde, wir können ja würde ich mal kurz eingehen. Es gibt da zum Beispiel eine Geschichte, da haben zwei Leute immer so eine mentale Verbindung zueinander. Und der eine, der guckt sich zum Beispiel einen Geldschein an. Nehmen wir mal an, er würde sich einen Geldschein angucken. Ja. Und der andere Mentalist, der 100 Meter weit weg steht, ist in der Lage, durch die Augen seines Partners zu gucken und die Geldscheinnummer quasi vorzulesen, die auf einem beliebig gezogenen Geldschein steht. Kannst du dir vorstellen, wie es funktioniert? Der wird den vielleicht vorher schon mal gesehen haben? Nee. Also, ja, muss auch dazu sagen, also ich hatte erst die Vermutung, dass die ganzen Promis mit den Mentalisten oder auch Zauberkünstlern unter einer Decke stecken. Dem ist nicht so. Aha. Das zeigen dann auch die Entlarvungen. Also die werden wirklich benutzt. Das heißt, die sind selber platt, dass sie da... Dass es funktioniert. Ja, weil sie wissen davon nichts. Also das ist wirklich so. Was sehr interessant ist, viele der Sachen, die da benutzen als Zubehör, kann man in Zaubershops kaufen. Ja, also es sind auch ganz gängige Sachen. Also wenn da ein normaler Zauberer zuguckt, ein Hobbyzauberer, der wird wahrscheinlich sofort wissen, dass es Augenbinden gibt, wo man durchgucken kann. Ah. Ja. Ja, und um nochmal auf diese Mentalisten-Sache mit dem durch die Augen des Partners gucken zurückzukommen. Ja, was wäre denn, wenn ich zu dir sagen würde, pass auf, wenn ich ein bestimmtes Wort nenne, bedeutet das die Ziffer 1? Wenn ich ein anderes bestimmtes Wort nenne, ist das die Ziffer 2? Und ich würde dann zu dir auf die Art und Weise sagen, welche Nummer steht denn auf dem Schein? Und hinter diesen ganzen Wörtern, die ich eben gesagt habe, welche Nummer steht denn auf dem Schein, könnte doch jetzt die Ziffer verborgen sein, die auf dem Geldschein steht. Könnte. Ich könnte ja sagen, für welche heißt 1. Wenn ich sagen würde, wie ist die Nummer auf dem Schein, dann wäre das erste, also eine 2. Hm. Oder wenn ich sage, was ist die Nummer auf dem Schein, wäre das eine 3. Und so könntest du schon, wenn ich welche, wie oder was sage, wissen, ah, die erste Ziffer ist die Zahl. Verstehst? Konntest du mir jetzt folgen, oder? Nicht wirklich. Nochmal, wenn ich, also die erste Ziffer auf dem Geldschein, sagt das erste Wort meiner Frage aus. Das heißt, ich sage jetzt, welche Ziffer ist auf dem Schein? dann weißt du, welche war 1. Okay, das heißt, die erste Ziffer ist schon mal eine 1. Wenn ich jetzt sage, was ist die Ziffer auf dem Schein, dann würdest du wissen, ah, wenn er mit was anfängt, dann ist die erste Ziffer eine 2. Wenn ich sage, wie ist die Ziffer auf dem Schein, dann wüsstest du, ah, wenn er mit wie anfängt, dann ist die erste Ziffer eine 3. Oder wenn ich sage, sag mir die Ziffer auf dem Schein, so, dann weißt du, ah, wenn er mit sagt anfängt, das ist die 4 und so weiter und so fort. Und so könnte man sich ohne viel Aufwand einen Zahlencode einfach lassen. Also wäre jetzt meine Idee, so würde ich es machen. Wie die es jetzt letztendlich wirklich gemacht haben, weiß ja keiner. Aber das ist nicht verraten. Wie ich es halt machen würde. Ja, dann haben wir, ich denke, das Thema Mentalisten abgehakt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Machen wir einen Haken hinter. Genau. Auf Sat 1 gibt es auch Zauberer, die ihre Tricks verraten. Ach so. Na? Auf Sat 1? Ja. Gucke ich nie. Die Abzocker. Echt? Kenne ich nicht, gucke ich nicht. Sat 1 ist das Programm, was ich am wenigsten gucke. Auch eine sehr interessante Show, finde ich. Also da wird im Prinzip gezeigt, wie Taschendiebe arbeiten. Aha. Die erste Folge war ganz interessant. Also die zaubern auch den Leuten Sachen aus den Taschen. Ist wirklich, finde ich, ganz gut gemacht. Hm. Man kann ein paar Schutzmaßnahmen ergreifen, aber jetzt mittlerweile nimmt das langsam Form an, die Sendung, dass da Sachen sind, die sind einfach mal total... Unser Publikum ist heute vor der Tür und lacht mit. Ja. Ja, die sind einfach so weit hergeholt, finde ich. Also wenn ein Zollbeamter vor meiner Tür steht und sagt, er möchte von mir jetzt 500 Euro bar haben, dann würde ich als normal denkender Mensch wahrscheinlich ihm das nicht geben. So eine Geschichte halt. Also das ist ein bisschen weit hergeholt, aber im Groben und Ganzen ganz interessant und sicherlich eine wertvolle Sendung. Ja, ist jetzt auch ein Widerspruch. Wertvolle Sendung und Sat.1, naja. Ja, ich denke, man könnte mehr rausholen. Also man könnte, es ist halt, man versucht Quote zu machen und dann, an manchen Stellen... Ich glaube, in so einer Sendung, wenn dann nur die Quote zählt, dann kann ja die Qualität nur drunter sein. Ja, so pseudo-investigativ manchmal, also manchmal ein bisschen übertrieben. Ist halt Fernsehen. Aber es sind halt auch gute Sachen mit bei. Lohnt sich nicht ganz anzugucken, aber wenn man mal wirklich vor Sterbenslangeweile nicht weiß, was man tun soll. So wie du jeden Abend auf deiner Couch dann. Nee, ich habe ja ein digitales Aufzeichnungsgerät, dem ich ja sagen kann, was es aufnehmen soll. Und das tut es auch in 50% der Fälle. Ach, nö, das ist ja zuverlässig. Ja, das funktioniert schon so ganz gut. Nicht reibungslos, aber es funktioniert ganz gut. Nicht schlecht. Auch so ein Gerät, was mal zum Zauberdoktor muss. Ja... Das war es bei mir an Zauberthemen. Na, das ist ja zauberhaft. Hast du irgendwas Zauberhaftes erlebt letzte Woche? Ich Zauberhaftes erlebt? Nö. Nicht? Nö. Ich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe heute eine zauberhafte Gans gegessen. Ach so? Ja. Ah, du hattest ja erzählt, dass du nochmal ein zweites Weihnachtsessen machst. Sozusagen. Genau. Also wir wurden von Julias Eltern quasi zum zweiten Weihnachtsessen eingeladen. Mm, und hat's geschmeckt? Ja. Sehr vollmundig und vollbäuchig. Ja, habe ich auch im Nu weggezaubert. Ja, die guckt so eine Feder aus. Hast du eine Feder zwischen den Zähnen? Genau, wir haben so wie vor 100 Jahren ganz Essen gemacht. Selbst zerlegt. Genau, mit den Zähnen. Und roh gegessen. Roh gegessen. Na, das riecht man es noch? Möchte jetzt nichts zu sagen. Seid froh, dass es Radio ist. Ja. Ja, ich muss noch einen Schluck trinken. Ja, ich auch. Komm, Trinkpause. Gut. Fällt mir ein. Uns fehlt noch immer ein Getränkesponsor. Ah ja, wir hatten ja mal einen. Ja. Wenn ihr also Alkohol braut selber und ihr wollt ihn uns zur Verfügung stellen, dann nehmt Kontakt zu uns auf. Genau. So, hier kommt gerade ein kleines Kind. Echt? Guck mal hier. Sag mal, wer du bist. Guck mal hier. Hallo Leo, wir reden mit dir. Er traut sich nicht, er ist schüchtern. Mhm. Er hat Angst vor uns. Aber lustig war, jetzt eben in die Ecke geguckt und geschaut, mit wem wir reden. Ja. Kannst du das Kind mal wegzaubern? Julia kommt auch gerade. Jetzt kommen sie alle hier raus. Julia sieht aus, als ob sie gerade aufgestanden. Ja. Also wenn einer einen guten Zauberspruch kennt, um Kinder einzuschläfern, also ich meine, nee, nicht einzuschläfern, zu bringen. In der heutigen Zeit ist es gefährlich. So nicht. Ja, stimmt. Ihr wisst ja, wie ich es meinte. Ja. Ihr wisst, ich bin ein sehr kinderlieber Mensch. Und aus meinem Mund könnte sowas nicht kommen. Ja, also ich habe gesehen, Leo und Lena geht's gut. Da mache ich mir keine Sorgen. Dies hat die Frau vom Jugendamt neulich auch gesagt. Ja. So, Stefan. Und da musstest du was unterschreiben. Hast du mal einen Blick auf die Uhr geworfen? Ich habe keine um. Wegen Musik? Ja, wir können langsam mal Musik machen. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir unser Zauberabend. Die erste Hälfte des Zauberabends. Wir schließen den Zauberkasten. Das, genau, den Zauberkasten machen wir zu mit einem zauberhaften Titel. Oh, hast du noch im Kopf, wer das war? Ja, Marina... 5 oder Marina Wie? Ne, Wie? Ne, keine Ahnung, Marina V. Wie heißt jetzt die Künstlerin? Marina. Okay. Okay, einfach Marina und der Song heißt Magic. Viel Spaß. Seeing you just kills my dignity. A deadly kind of high is simply breathing you in. Something in the way you look at me. You occupy my every thought lately. Not sure if you wanna drive me crazy. Die Pause ist vorbei. Wir sind wieder da. Folge 42. Zweiter Teil. Richtig. Und jetzt wird's sehr newslastig. Stimmt, jetzt kommen nämlich mal wieder ein paar News. Stefan erzählt uns Neues aus der großen, weiten Welt. Echt? Ja. Was so passiert ist. Aber warte mal, bevor du loslegst, wollen wir noch anteasen. Wir machen natürlich nachher auch noch ein Spielchen. Wir spielen zusammen. Das war jetzt nur für die Leute, die jetzt sagen, News. Bleibt dran. Ihr müsst dranbleiben, weil wir spielen heute ein Spielchen mit einem schlafenden Beitrag. Oh ja. Ich habe einen Schläfer rausgesucht. Wir haben Schläfer bei uns im Blog. Genau. Okay, Stefan, News. Okay, News. Also, du hast es ja gerade schon von deinem Lieblingssender ProSieben erzählt. Ja. Ja, der ist jetzt auch in die Negativschlagzeilen geraten bei allen Fans des hochauflösenden Fernsehens. Ja. Du hast es ja mitgekriegt. Genau. In Deutschland ein schwerer Rückschlag, das moderne Fernsehen, HDTV. Die Sender von ProSieben Sat.1 haben abgeschalten. Haben abgeschalten, so sagt man es, genau. Genau. Und ich habe es gemerkt, weil hier unser Fernseher mit 3,50 Meter Bilddiagonale hat auf einmal ein ganz schlechtes Bild gehabt. Auf einmal wieder Ameisenkrieg. Nein, natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag, würde ich mal sagen. Naja, also ich vermisse HDTV. Ich jetzt auch nicht, ich habe es ja vorher auch nicht gehabt. Ja. Vielleicht genau deshalb. Nee, aber das nur nebenbei. Andere Meldung? Du isst doch gern Schokolade, oder? Ich dachte, jetzt kommt noch eine Sat.1-Meldung wenigstens. Nee. Na komm, bring mal eine Sat.1-Meldung. Ich habe keine. Na, dann sag ich. Echt? Sat.1 hat ein neues Design ab demnächst. Geistert schon durchs Internet. Ja. Der Ball kommt zurück. Wie langweilig, davon wird das Programm auch nicht besser. Nö. Ja. Aber es sieht wenigstens schön aus. Nee, das weiß man nicht. Also es wird auch ein bisschen kritisieren, das Design. Also ich finde es in Ordnung. Mir gefällt es. Ja. Egal, jetzt mach deine Meldung. Okay, dann habe ich noch eine Meldung zum Thema Schokolade. Ja, Julia geht aus dem Schrank. Ja, passt doch. Hat genau das rausgesucht. Ja, ist euch aufgefallen, Schokolade ist teurer geworden. Echt? Weißt du, mir ist es nicht aufgefallen, weil Julia holt nämlich seit neuestem nicht mehr die preiswerte Schokolade, sondern sie holt gleich die ganz teure Schokolade, wo mir natürlich dann gar nicht auffällt, dass sie teurer geworden ist. Warum packt denn Julia eigentlich die Schokolade ganz oben hin? Die habe ich dahin getan. Aber Julia kommt da noch. Da wird Leo nicht rankommen. Ach so, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich habe mich gewundert, Schokolade, die wir holen, ist neuerdings in Alu-Kästen eingepackt. Ach so, zugeschweißt. Mit Goldfüßchen. Ja. Nein, Schokolade ist wirklich teuer. Warum? Weiß ich nicht. Um 10-12% ist die in den letzten Wochen. Hat das mit Milch zu tun? Nein, aber es gab jetzt auch eine Meldung, dass dort der Verdacht von Preisabsprachen besteht. Ja, stimmt, diese Süßigkeitskonzerne müssen... Was müssen die? Müssen sich nackig machen, ne? Richtig. Ich guck nur mal, ich frag mal schnell in Google, warum ist Schokolade so teuer? Warum ist Schokolade? Ja, es geht also hauptsächlich um Schokoladenprodukte. Teurer geworden. Und das Auffällige war halt, dass mehrere Hersteller gleichzeitig die Preise erhöht haben. Hoher Kakaopreis macht die Schokolade teurer. Top Suchergebnis. Ja? Auf diese Frage. Also es liegt am Kakaopreis. Echt? Weißt du warum? Ich denke mal, die... Ist in weißer Schokolade Kakao drin? Ach. Ah, nee, okay, also... Das ist ja mal eine gute Frage. Ja. Was? Die ist ja weiß, die Schokolade. Ist da Kakao drin? In weißer Schokolade. Ihr wisst es und ihr schickt uns die Lösung. Ja, würdest du gleich die Kontaktmöglichkeiten? Nö. Nö, okay, später. Dann hört doch keiner zu Ende zu. Ja. Schokolade ist teurer geworden. Also es liegt an dem Rohstoff Kakao. Und das sagt der Rohkakao-Geschäftsführer Roger Wegner. Der muss es ja sagen. Hab's jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Der sagt das genau. Nee, ich denke mal, die Kakao-Zubereiter, also die Kakaobohnen pflücken. Kakao ist in der Bohne. Kakao. Weiß ich nicht. Ein Google-Feature wäre zum Beispiel auch, jetzt nach Kakao zu suchen. Muss man halt andere Schokolade kaufen. Kakao. Weiße Schokolade zum Beispiel. Ja. Nein, musst du mal drauf achten. Mal suchst du da jetzt. Nee, erzähl weiter. Ich soll weiter. Ich will nur gucken, wie Kakao aussucht. Das ist jetzt rein privates Interesse. Ach so. Ah, Kakao sind Nüsse. Jetzt würden wahrscheinlich viele draußen sagen, ich esse doch gar keine Nüsse, Schokolade. Nee. Sowas weiß man doch. Kakao ist doch Pulver. Ja, okay, mal weiter. Mach lieber weiter, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen gehen. Also bei mir ist es Pulver. Es gibt halt auch Sachen, die man nicht wissen muss. Okay, gut. Dann noch eine Meldung, was ich gesehen habe, wo ich leider nicht mehr genau weiß, wo das war. Und zwar in England, das weiß ich aber. Gibt es ein Dorf, was sehr idyllisch ist. Aber es war mehr idyllisch. Mittlerweile ist es nicht mehr idyllisch, weil durch Navigationsgeräte ist das Dorf jetzt viel befahren von dem Transitverkehr zum Flughafen. Aha. Statt außen rumzufahren, leitet das Navi alle durchs Dorf mit engen Straßen. Das liegt daran, weil das eigentlich der kürzere Weg ist, ja. Aber natürlich auch der langsamere. Wem ist da denn Vorwurf zu machen? Weiß nicht, das Dorf ist ziemlich auf die Barrikaden gegangen und fordert jetzt von den Navigationsherstellern, dort Änderungen zu machen. Das ist aber die Software, ne? Die Software, die... Die berechnet halt den kürzesten Weg. Den kürzesten Weg. Wenn die wollen wahrscheinlich, dass die Straße da irgendwie... Das heißt, man müsste reinschreiben, in der Software, für die, jetzt mal, falls hier die Programmierer der Navi-Systeme zuhören und jetzt nicht wissen, wie sie das Problem lösen sollen, ihr müsst einfach reinschreiben, if kleine Straße im englischen Dorf, then andere Straße. So in der Art, ne? So einfach geht das. Ja, so einfach ist das. Wir als Programmierer wissen sowas natürlich, ne? Ja, natürlich. Ja. Da werden jetzt einige sagen, richtig. Richtig. Ja. Mehr News habe ich leider nicht. Aber waren ja schon drei wichtige Meldungen. Ja. So, na, dann würde ich sagen, ist es doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt für unser Frage- und Antwortspiel. Oh ja, haben wir lange nicht mehr gemacht. Haben wir eigentlich einen Trailer zu? Nein, wir haben nur diese coole Musik. Dann fahren wir die Musik ab. Ich suche mal schnell einen Schläfer raus. Ein Schläfer, okay. Die Musik läuft schon im Hintergrund. Ein Schläfer. Und zwar ein Schläfer ist ein Beitrag, der eher selten angeguckt wird. Aha, sowas haben wir. Sowas haben wir. Einen einzigen habe ich gefunden. Ich sage auch nicht, von wem er ist. Aha. Na gut, das kann ja das so ein ironisch merken. Das kann ja nur ein Beitrag von mir sein wahrscheinlich. Okay. Und gut, damit liegst du schon richtig. Echt? Es ist ein Beitrag von dir. So, das ist bestimmt gespannt, welchen Beitrag von dir keiner liest. Ja, ne, ich habe ja nicht so viel geschrieben. Das stimmt, das macht es auch wieder einfach. Ja. Ihr könnt übrigens mitraten, ein Beitrag von Stefan. Von wann ist denn der ungefähr? Der ist vom, das sage ich dir auch ganz genau, 3. Dezember 2006. 2006, am 3. Dezember. Ist es Weihnachtszeit? Aber damit hat es nichts zu tun. Nein. Ist es ein Erlebnisbericht? Also, wo ich unterwegs war oder eine Schilderung eines Problems? Du schilderst etwas, aber es scheint jemand anders zu erlebt zu haben. Ach so, auch noch? Aus meinem Bekanntenkreis? Derjenige, der dir das erzählt hat, was du berichtet hast, der ist aus deinem Bekanntenkreis. Das ist wohl wahr. Oh, scheiße. Und Kleister. Ich war es nicht. Nein, nee, du bist ja nicht die Welt. Nee, aber du hast im Beitrag nochmal explizit darauf hingewiesen, dass ich es nicht war. Ach so? Ja. Was kann denn das sein? Jetzt fragst du dich bestimmt, geht es um ein Unternehmen? Nee, ich könnte dich jetzt in die Falle locken, aber es ist ein Unternehmen, ist es nicht. Aber überleg mal, warum du im Beitrag explizit erwähnt hast, dass ich es nicht bin. Na, weil es vielleicht noch andere Nähs gibt. Genau. Ah, geht es um Fußball? Ja. Ja, dann weiß ich, was das ist. Erklär mal, weil das war nämlich, ich habe den Beitrag jetzt gerade überflogen und war mir zu wirr, habe ich nicht verstanden. Dann kannst du ja jetzt nochmal die Chance nutzen und das gleich nochmal erzählen. Das ist was Kurioses. Es geht um die Stefan, Landesliga Brandenburg. The stage is yours. Okay, Mr. Uri Geller. Genau. Nein, und du wirst lachen, wenn es der Beitrag ist, den ich meine. Über 100%. Den habe ich mir die Woche einfach mal angeguckt. Echt? Ja, durch Zufall. Echt? Dazu aber später mehr. Erzähl mal. Ja, also ich habe neben diesem René, den ihr jetzt gerade hört, sag mal was. Hallo, Einsatztest. Genau. Gibt es noch einen anderen René in meinem Freundeskreis? Beziehungsweise ich habe einen Freund, der heißt René. Und der spielt Fußball im Verein. Und in seiner Liga, da gab es etwas an einem Spieler. Brandenburg-Nord. Landesliga Nord in Brandenburg, genau. Da gab es eine Kuriosität Ende 2006. Und zwar konnte ein Spiel nicht stattfinden. Und es hieß erst, dass der Bus irgendwie, der Mannschaftsbus der Gäste, eine Panne hatte, glaube ich. Ha. Und dann stellte sich aber heraus, dass sie umgekehrt sind, wieder die Spieler, weil die nur zu wenig Leute hatten. Und die haben sich geweigert, das Spiel anzutreten. Und wegen der ganzen Lügerei und so ist dann der Trainer natürlich zurückgetreten. Ach so. Logischerweise. Ja. Weißt du die beiden Teams noch? Wo spielt dein Kumpel? War seine Liga ja nur. Genau, es war okay. Nicht die Mannschaft. Seinen Mannschaftsnamen möchte ich aus. Er heißt auch gar nicht René, fällt uns gerade ein. Also ich hätte ihn genannt, hätte sein Verein jetzt Erfolg. Aber. Es ist Stahl Brandenburg gegen Motor Eberswalde gewesen. Ach. Und zu dieser... Passt ja, Motor Eberswalde, verstehst du? Ja. War das Motor Eberswalde, die nicht gekommen? Ich glaube, der Mannschaftsbus von Eberswalde ist auf dem Weg in Mühlbeck ein Getriebe geschadet. Offiziell, ja. Zu dieser Problematik mit den wenigen Spielern, da kann ich nur sagen, in der Football-Liga, in der ich manchmal zugegen bin, ist es genau dasselbe Problem. Also da hast du auch, manchmal sind das zu wenig Spieler, dann darfst du gar nicht antreten. Ne? Wir hatten schon mal einmal den Fall, da wollte sogar der Head Coach um die Spielerzahl hinzukriegen, die benötigt wird, wollte er selber mit aufs Spielfeld. Das hat sich aber dann war nicht nötig. Und ein anderer Vorfall, der mir da auch noch gleich einfällt, den ich noch schnell loswerden möchte, da war einmal eine Mannschaft nach Berlin gekommen und die haben ihren Quarterback, sprich den Spielführer, beim Fußball wahrscheinlich mit dem Mannschaftskapitän zu vergleichen, ihren Quarterback auf der Raststätte in der Toilette vergessen. Ja, das passiert. Die sind losgefahren mit dem Bus und haben dann erst gemerkt, dass der quasi fehlt. Ja. Na schön. Haha, lustig. Ja, voll lustig. Ja, das war also ein Beitrag, der nicht allzu oft gelesen wird. Ich würde euch empfehlen, ihn einfach nochmal zu lesen. Sag uns jetzt noch die ID. Das ist die Beitrags-ID 1010. Ja. 1010. Nicht schlecht. Ja. Ja, so ein Zufall, ne? Das war... Wirklich, ja, Zufall, nicht genau, abgesprochen. Warum hast du den Beitrag angeguckt? Ich hatte irgendwas gesucht und dann bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Echt, du suchst in unserem Blog? Ja, natürlich. Und wie ist die Suchfunktion so? Die ist richtig geil. Du kannst alles, du findest alles. Ja, aber wenn du es jetzt schon mal ansprichst, können wir ja gleich mal darauf hinweisen. Also man hat zwei Möglichkeiten, einen Blog zu suchen. Einmal nach einem Stichwort. Genau. Oder und direkt nach der Beitrags-ID. Deshalb sagen wir euch ja manchmal die Beitrags-ID und dann könnt ihr das halt... Ja. Direkt eingeben und genau. Landet dort. Und wenn ihr mal Langeweile habt, dann nehmt euch doch einfach mal einen Würfel und würfelt euch mal eine Beitrags-ID zusammen und gebt einfach mal diese Beitrags-ID, die ihr erwürfelt habt, ein und lest euch den Beitrag durch. Genau. Und erzählt der ganzen Welt von diesem Beitrag. Weil manchmal stehen noch sehr interessante Sachen drin. Definitiv. Man lernt eine Menge dazu. Du bist kein Arcor-Kunde mehr. Stimmt. Du hast die ganze noch Familie von mir auf Arcor umgestellt. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Egal. Das klären wir nachher dann. Ist mir ein Pimper. Ich bin ja nicht bei Aqua. Ah ja, du bist ja Pimper. Ja, Kabeldeutscher, ne? Man merkt's ja hier. Genau. Der DVD-Player, mein digitales Aufzeichnungsgerät, ja. Ist jetzt im Pausemodus und wartet nämlich, dass wir im Anschluss das brennt sich schon ins uns Bild ein. Das Gehirn wegbrezeln können mit Deutschland sucht den Superstar. Ja, da piepen sie doch jetzt eh alles raus. Ja, der Bullen klagt dagegen, ne? Ja, also ich finde es total lächerlich. Ja, hast du gesehen, was weggepiepst wird? So eine Sache wie, du wirst ein Leben lang ein scheiß erfolgloser genau. Friseur bleiben. Und weggepiepst wurde, scheiß erfolgreich. Dabei ist erfolgreich doch ein sehr schönes Wort. Du wirst ein scheiß erfolgloser genau, Friseur bleiben. Ja. Ja, Blödsinn, oder? Oder du bist völlig talentfrei. Da wird talentfrei weggepiepst. Aber das Thema hatten wir jetzt schon zu Genüge, ne? Genau, also wir brauchen uns jetzt nicht drüber. Wer zum Bullen geht, der muss halt damit rechnen, dass er da niedergemacht wird. Richtig. Aber wer zu uns kommt oder wo wir hingehen und eine Sendung aufzeichnen, der kann damit rechnen, dass er eine Menge Spaß haben wird. Definitiv. Und wie er das macht, das wird uns jetzt René verraten. Genau, Stefan hat nämlich schon gesehen, dass ich zu meiner Kontaktkarte greife, die schon in die dritte Woche geht und aussieht wie neu. Also, die Kontaktmöglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, uns auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Dazu wählt ihr die Telefonnummer 030 202 368 03. Ja. Oder ihr geht in den Blog auf blog.juba.de, klickt rechts auf Kontaktmöglichkeiten und dort habt ihr die Möglichkeit, ein grünes Hörersymbol anzuklicken. Gebt eure Telefonnummer ein. Stefan, schüttelt sie mal im Kopf. Ist nicht ganz so, glaube ich. Ja, ich kann jetzt leider nicht sagen, warum ich nicht die Möglichkeit habe, das nachzuprüfen. Das ist ein Geheimnis. Euch erwarten tolle Sachen. Dazu wollen wir aber jetzt leider nichts sagen. Ja, auf jeden Fall, da ist irgendwo ein grüner Telefonhörer. Klickt darauf, gebt eure Telefonnummer ein und ihr werdet zurückgerufen und seid mit dem Anrufbeantworter verbunden und könnt da eine Nachricht hinterlassen. Oder ihr schickt eine Mail an blog@juba.de oder ihr kommentiert diesen Beitrag. Ja, oder ihr kommt halt einfach mal vorbei. Genau. René hat auch leckere Getränke. Ach so, schon wieder leer? Nein, komm. Ja, und wir kommen schon seit 2 Wochen völlig ohne Alkohol aus. Ja, ich staune auch, ne? Also bei mir wundert es mich nicht, aber bei dir schon. Ja. Aber pro Alkohol, wir haben heute zwei Geburtstagskinder. Nicht nur zwei. Wie viele denn dann? Drei? Nein, mehrere. Aber was ich damit sagen wollte... Wir jetzt, kennen nur zwei. Jetzt kommen die Geburtstagskinder und da darf natürlich dein schicker Geburtstagssong nicht fehlen. Ja, dankeschön. Das war ironisch gemacht. Ach so. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Ja, zwei aus dem Block haben wir. Eine kennst du persönlich? Wer hatte Geburtstag? Letzte Woche Susanne, rüttel nicht so am Tisch, das hörst du am Mikrofon nicht klappern. Letzte Woche Susanne hatte Geburtstag, Susanne. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch, Susanne. Nachträglich. Also eigentlich ist es jetzt ja, jetzt, wo wir aufzeichnen. Genau, heute. Wollen wir sie mal anrufen? Wir können sagen, du hast ihre Telefonnummer? Ja, natürlich. Ja. Ey, wir sind jetzt mal. Das ist jetzt mal ganz spontan. Ich habe noch eine Freisprecherin. Das ist ganz spontan. Hast du ihre Festnetznummer? Ja. Okay. Warte, sag's mal laut an. Das kann man rauspiepen, wie bei Deutschland so die Superstar. Genau, dann sag's mal anstellen. Also, ich sag anrufen, ich habe auch Freisprecherinrichtung. Ist mir wurscht. Mach mir den Dings, dann ruf du es an. Ich habe den besseren Tarif. Ach, liebe Zuhörer, es ist ärgerlich, wenn die Technik streikt. Aber in diesem Fall müssen wir euch das Telefonat leider vorenthalten. Wir hätten euch das gern gesendet, aber die Technik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beim nächsten Mal wird es garantiert besser. Nicht abschalten, bleibt dran. Ja. Ja. Für alle, die es nicht verstanden haben, also bei Susanne ist gerade alles schön. Ja. Sie hofft, dass keiner Rotwein verschüttet. Sie sitzt gerade vom Fernseher. Sie sitzt zusammen mit ihren Eltern, hat einige Geschenke bekommen, alles ist nett und ist sie, aufgefallen, sie grüßt ihren Mann, grüßt ihre Eltern und alle Blogger. Nur falls man es jetzt nicht verstanden hat, so ja. Gut. Ja. Wir entschuldigen die schlechte Soundqualität. Genau. Ja. Aber das war doch mal was Spontanes. Aber ihr könnt was dagegen tun, ihr könnt spenden. Für bessere Technik, genau. Ja, das war jetzt ein Live-Anruf zu einem Geburtstagskind. Genau, aber wir haben noch ein Geburtstagskind. Da brauchen wir jetzt aber nicht anrufen, weil die hat erst noch. Ja. Aber wenn der Blockcast erscheint, hatte sie schon. Ja. Beziehungsweise an diesem Tag hat sie. Deswegen haben wir den Blockcast auch verschoben. Ist es die? Richtig, sie. Ich habe die gesagt. Ist dasselbe wie sie. Die. Nur ist die das? Mensch, das ist regionaler Slang halt. So, ist es sie, ja? Sie ist es. Sarah. Genau. Sarah hat auch Geburtstag, sie wird 18. Ja, und ich würde sagen... Woher kennen wir Sarah? Aus Amerika. Unter anderem, genau. Ja, sie wird 18. Sarah, wir wünschen dir auch alles Gute. Alles Gute, genau. Jetzt darfst du endlich alleine Auto fahren. Und wenn du ein Geburtstagskind bist, verlinken wir alle deine Beiträge. Ja. Ja, dann haben wir noch... Wen haben wir noch? Hast du noch Geburtstagskinder? Ja, ganz viele bestimmt. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ja, ich habe auch noch meinen Opa, meine Tante und... Stimmt, du warst halt bei dem Angelina Opa. Hat auch Geburtstag. Angelina? Julie? Nein, hat ihren ersten Geburtstag. Ist ein Kind quasi. Ein Kind, ja. Ein Kind hat Geburtstag. Ja, du warst bei deinem Opa gewesen. Richtig. Wie war's? Bist du satt geworden oder soll ich noch was zu essen? Definitiv satt. Okay. Ja. Lecker Kuchen, Kartoffelsalat, alles. Noch ein Absacker? Nein. Nein. Den wilden Waldkauz haben wir noch im Kühlschrank. Stimmt, hattest du ja schon mal in einer Folge erzählt. Den werden wir irgendwann noch verlosen. Das stimmt, wir trinken den dann. Machen wir Wetttrinken, wenn er abgelaufen ist. Ey, zeig mal die Flasche bitte. Der kleine Waldkauz. Stefan will mit dem kleinen Waldkauz, wie viele Liter sind hier drin? Und der Hubertus. 0,3, oder? 0,3, Stefan. 0,3, hast du schon mal gesehen, was 0,3 Nein. Liter sind? Nein, wie viel sind's? Ah, keine Ahnung. Hier, 53%. 20 Milliliter. Also Stefan will mit 20 Milliliter kleinen Waldkauz Wetter aufmachen. Ne, sind 0,3. 0,2, sag ich doch. Ist da gar nicht so verkehrt gewesen. Das ist 30... 0,3 habe ich gesagt. 0,2 sind da drin. 0,3 Milliliter. 0,3 Liter, da hast du gesagt. Ach so, okay. War nicht meine Absicht. Ist ja auch egal. Hast mir ja schon eine gegeben worden. Genau. Ja, ich guck gerade, ob hier noch irgendwas steht auf meinen Karten, was wir jetzt noch abreißen können. Nö, bei mir steht jetzt nur noch hier irgendwie neues Design. Bah! Bling, bling, bling. Echt, was ist mit neuem Design? Kommt bald. Echt? Das wolltest du jetzt offiziell verkünden? Ja. Echt, warum? Es ist nicht mehr lange hin. Ich dachte, wir machen eine Überraschung draußen, aber wenn du sagst, dann... Ich sehe es doch hier auf deinem Monitor. Ja, das war der Grund, warum ich vorhin nicht schauen konnte, wo man wie hinkommt. Ja, das neue Design. Du bist es. Ja, du bist ja eine Petze. Wieso? Ein Glück, dass wir nicht live sind. Nee, ja, also freut euch. Ja, freut euch auf den März. Design. Im März. Dann geht's los. Warum gerade im März? Ja, weil da steht ja noch was an. Noch ein großes Ereignis. Ja, das da wäre? Wir haben Geburtstag. Na, wir haben noch im September unser Geburtstag. Baby hat Geburtstag. Unser Baby hat, wir haben ein gemeinsames Kind. Genau. Es ist unvorstellbar, aber es geht. Unser Baby, blog.juba.de. Hat Geburtstag, wird 2 Jahre alt. Ja. Und da kann man schon mal eine Frischzellenkur ansetzen. Genau. Und wir haben ja auch noch eine Party. Richtig. Wann ist die? Jetzt mal so ein Insider für alle, die kommen. Die ist schon in ein paar Tagen. Ja, also sag mal. Am Sonntag, den 24. Genau. Februar in Berlin. Die Adresse sagen wir jetzt natürlich nicht, weil sonst gibt es ja einen riesen Ansturm. Ja, wer unbedingt mitkommen will und auch, also wir brunchen, ne? Richtig. Wer Bock hat, halt auch hinzukommen, der kann uns ja kontaktieren. René sucht noch eine Begleiterin. Er kann nämlich nur ohne Julia. Ja, also. Haben wir festgestellt. Hübsche junge Damen dürfen ja noch mitkommen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also wenn ihr Lust habt, auch hinzukommen und ihr habt keine Einladung von uns erhalten, dann schickt uns einfach eine Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr im Blog oder ihr spult nochmal zurück. Ja. Okay. Aber bitte nur anfangen mit Foto. Und nur weiblich anfangen. Ja. Hast du noch eine Alterseinschätzung? Nee. Und bitte die Fotos nicht im Skianzug. Okay. Und auch keine, wie sagt man... Mit Tüten um den Kopf. Nein. Ah, lassen wir. Warum zeigst du ein Viereck? Bei Deutschland sucht den Superstar muss man abnehmen, bevor man in den Recall kommt. Echt? Ja. Naja. Ist ja auch irgendwie diskriminierend. Ja. Aber was soll's. So, wir sind durch, glaube ich. Ich denke auch. Wie viele Minuten? Ja, wir sind so bei 35 Minuten. Ja, das ist eine gute Zeit. Ganz gut, ja. Richtig. Also, ja, dann war es das für heute. Genau. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Runterladen. Und würden uns freuen, wenn er in 2 Wochen auch wieder einschaltet. Genau, und immer die Augen aufhalten. Wir haben gelegentlich auch mal einen Black Stories Podcast zwischendrin. Richtig, aber nicht vor der nächsten Folge. Das steht schon fest. Aber vielleicht schieben wir einen unserer Konserven dazwischen. Wir haben Konserven? Natürlich haben wir Konserven. Echt? Müssen wir mal in den Keller gehen und mal gucken. Okay. Ja, dann macht euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.